ein neuer großer Tag. Realistisch betrachtet stehen unsere Chancen wie immer 50 zu 50. Rechnet man die üblichen statistischen Werte hinzu, haben wir eine gute Prognose, dass es diesmal funktioniert. Was sagt Ihr Gefühl? Dass wir es schaffen werden. Heute? Vorfreude, Herr Daimler, ist nicht mein Metier. Ich warte lieber ab, was geschieht. Der Motor läuft jetzt mit dem neuen, ständig beheizten Glührohrzünder. Er soll damit laufen. Ja, hoffen wir das Beste. Gehen wir die Details durch. Wir haben die Form und die Dimension des Verbrennungsraums noch einmal verändert, verwenden das neue Material für das Glührohr und probieren drei unterschiedliche Gemischladungen aus. Gottlieb Daimler ist einer der ersten, der das noch junge Prinzip des Verbrennungsmotors auf einen Kraftstoff ausrichtet, der leichtflüssiges Öl, auch Leichtbenzin oder Ligroin genannt wird. Seine Verwendung zum Antrieb von Maschinen ist so neu wie die Maschinen selbst. Leichtbenzin wird aus Erdöl destilliert und dient in jenen Tagen fast ausschließlich zur Entfernung von Flecken aus Kleidung, Gardinen, Tischdecken. So ahnt folglich noch niemand, welcher Siegeszug dieser Flüssigkeit in den kommenden Jahrzehnten beschieden sein wird. Niemand, bis auf einen Mann im fernen Amerika. Er hat die Weichen bereits gestellt, bevor der Benzinmotor oder gar das Automobil auch nur als konkretes Konzept vorhanden sind. Sein Name ist John Davison Rockefeller. Der Name des Unternehmens, das er 13 Jahre vor den Experimenten im Gartenhaus zu Cannstatt gegründet hat, lautet The Standard Oil Company. 20 Jahre später wird sie das mächtigste und für viele Zeitgenossen das hässlichste Monopol der Erde sein. Ihren Besitzer macht es zum reichsten Mann, den das Industriezeitalter je hervorgebracht hat. Grundsätzlich funktioniert das Prinzip des Daimler-Motors wie folgt. Das Kraftstoff-Luft-Gemisch in der Brennkammer dehnt sich nach der Zündung aus und treibt einen Kolben. Dieser bewegt über ein Pleuel eine Kurbelwelle. Das Ganze muss schnell gehen und sich pro Minute vielfach wiederholen, mindestens 600 Mal. Mit dem bisher verwendeten Treibstoff Gas aber lassen sich lediglich Verbrennungsmotoren von nur 120 bis 180 Umdrehungen in der Minute realisieren. Es ist die viel höhere Umdrehungszahl, die das Denken und Experimentieren der Männer im Gartenhaus seit Jahren bestimmt. Sie allein zählt. Denn nur sie garantiert, was die beiden wie nichts sonst auf der Welt unbedingt wollen. Einen Motor, der klein und leicht und dennoch leistungsstark ist. Ich glaube, wir sind soweit. Nun denn, wagen wir einen neuen Versuch. Wenn ich noch um eine kleine Verzögerung bitten darf, Herr Daimler. Sie sagten, wir sind soweit. Ich würde mich vorher gerne umziehen. Sie würden gerne was? Ich möchte dem Anlass entsprechend gekleidet sein. Was werden Sie denn tragen? Meinen besten Anzug. Ihren besten Anzug? Und Sie glauben, das hilft? Ich glaube, es ist an der Zeit. Nun denn, wenn Sie meinen, gehen Sie und ziehen Sie sich um. Warten Sie! Ich komme mit! Die Maschine, an der Daimler und Maybach seit gut 2 Jahren arbeiten, ist ein Einzylinder-Kolbenmotor. Er hat einen Hubraum von 100 Kubikzentimeter und schafft, falls es diesmal gelingt, eine Leistung von 0,25 PS. Er funktioniert! Maybach, er funktioniert! Er funktioniert nicht! Er funktioniert, Herr Daimler. Ich musste nur die Gemischzufuhr ein wenig erhöhen. Er funktioniert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielleicht kann man sagen, dass wir das Prinzip des Viertaktmotors besser verstanden haben als sein Konstrukteur, Herr Otto. Auch wenn es unbescheiden klingt, Herr Maybach. Aber ich glaube, Sie haben recht.